Erstes Kapitel. Ich wollte entweder mein Vater oder meine Mutter oder lieber alle beide, denn im Grunde war die eine so gut dazu verbunden als der andere, hätten hübsch daran gedacht, worauf sie ausgingen, als sie mich zeugten. Hätten sie gehörig in Erwägung gezogen, was für ein wichtiges Geschäft sie verrichteten, dass es nicht nur die Hervorbringung eines vernünftigen Wesens beträfe, sondern dass möglicherweise die glückliche Bildung und Mischung seines Körpers, vielleicht sein Genie und sogar die Beschaffenheit seines Gemütes und, da sie kein Wort fürs Gegenteil anführen konnten, selbst das Wohl seines ganzen Hauses ihre Richtung von der Beschaffenheit annehmen möchten, welche damals über Leib und Seele die Oberhand hatte. Hätten sie alles dieses gehörig erwogen und danach gehandelt, ich bin fest überzeugt, ich würde eine ganz andere Figur in der Welt gemacht haben als diese, in der mich nun der Leser nach aller Wahrscheinlichkeit sehen wird. Glauben Sie mir nur, liebe Leser, das ist keine so unbedeutende Sache, als wo viele von Ihnen denken mögen. Sie haben alle, ich wette, von den Lebensgeistern gehört und wie solche vom Vater, dem Sohne eingeflößt werden und so weiter und viel und mancherlei mehr hierher Gehöriges. Na gut, nun gut. Verlassen Sie sich auf mein Wort. 9/10 von eines Mannes Verstand oder Dummheit, von seinem Fortkommen oder Umwerfen in dieser Welt, hängen von den Bewegungen dieser Lebensgeister, ihrer Tätigkeit und den verschiedenen Gängen und Steigen ab, auf welche man solche versetzt, dergestalt, dass, wenn sie einmal auf die Beine gekommen sind, ob sie den linken oder rechten Fuß vorsetzen, das tut nicht einen Pfifferling zur Sache. Sie laufen fort, was du hast, was du kannst, dass ob jemand mit einer Peitsche hinterdrein wäre und indem sie immer denselben Gang hin und her laufen, machen sie sich bald einen ebenen Pfad darauf, der so dicht und gebahnt wird wie ein Spaziergang in einem Garten, von welchem, wenn sie einmal daran gewöhnt sind, der Satan selbst sie oft nicht abbringen könnte. Hör, mein Lieber, sagte meine Mutter, du hast doch nicht vergessen, die Uhr aufzuziehen. Großer Gott, rief mein Vater ziemlich verdrießlich, wobei er sich gleichwohl bestrebte, die Stimme zu mäßigen. Hat wohl jemals eine Frau, solange die Welt steht, ihren Mann mit einer so einfältigen Querfrage unterbrochen? Was wollte denn Ihr Vater damit sagen, wenn ich bitten darf? Nichts.